Deutschlandfunk. Corso. Sie hören den Deutschlandfunk Corso Kultur nach 3 und wir machen einfach mal weiter mit den neuen Filmen. Ich habe mich an was erinnert, an was Wichtiges. Was? Ich habe eine Familie. Sie wissen nicht, wo ich bin. Wir müssen los. Ja, wir müssen los, sagt Dori. Und wenn Sie nicht direkt geschaltet haben, wer es ist, es war Anke Engelke. Die hat Dori, den vergesslichen Dr. Fisch, ja schon in Findet Nemo synchronisiert. Jetzt wird nicht mehr Nemo gesucht, sondern jetzt heißt es Findet Dori. Dori macht sich mit ihren Kumpeln auf die gefährliche Reise durch die Meereswelt. Und zwar, klar, wie sie eben ja schon gesagt hat, um ihre Familie zu finden. In Findet Dori sind die Pixar-Animationskünstler einmal mehr auf dem Höhepunkt ihres kreativen Schaffens, meint unser Filmkritiker. Findet Dori, die Fortsetzung von Findet Nemo, ist ab morgen in unseren Kinos zu sehen. Und außerdem läuft morgen an Breaking Bad TV-Serienstar Bryan Cranston in einem Drogen-Thriller. The Infiltrator heißt er. Franz, das ist das neue Oeuvre und schon zahlreich besprochen und gelobt von Frankreichs Regisseur François Ozon. Schwerer Name. Und ein neuer deutscher Film, Nebel, im August. Aber Hartwig Tegler, der legt erstmal los mit Infiltrator. Hey, er ist ein verdammter Bulle, Mann! Halt's Maul! Was mit dem Geld ist? Halt's Maul! Komm schon, du wirst doch diesem Arschloch nicht glauben. Also, was ist hier los? Sag's mir! Ein Mann muss lügen, um zu überleben. Er muss das Vertrauen, das andere in ihn setzen, verraten. Denn was soll der FBI-Agent Robert Mazur machen in den 1980er Jahren, wenn er einen Drogendealer aus dem Umfeld von Pablo Escobar überführen will? In der Rolle des Geschäftsmannes, der angeblich Geld waschen will, erlangt Mazur Zugang zum inneren Kreis der Kartelle. Aber er geht ein tödliches Risiko ein. Dein Freund, wer ist das? Gehörst du Familie? Ganz schön hässliche Visagen in deiner Familie. The Infiltrator mit dem wunderbaren Breaking Bad-Hauptdarsteller Bryan Cranston, dem großartigen John Leguizamo, dem wie immer verstörenden Benjamin Bratt und der hier sehr sinnlichen Diane Krüger ist Nervenkino par excellence. Denn obwohl wir wissen, dass Robert Mazur seinen Undercover-Trip in die Welt der mexikanischen Drogenkartelle überlebt hat, wie hätte er sonst die Vorlage, auf der der Film beruht, schreiben können, obwohl wir das wissen, ist diese Höllenfahrt nichts für schwache Nerven, obwohl sie erstaunlich unblutig für einen zeitgenössischen Drogenthriller daherkommt. The Infiltrator von Brad Furman, herausragend. Jeder Franzose ist für mich der Mörder meines Sohnes. Also verschwinden Sie. Großes Gefühlskino hat François Ozon mit seinem neuen Film Franz inszeniert. Es geht um Liebe, um Freundschaft, um Illusionen, um Träume. Und es geht um die Vergebung. Aber vor all dem liegt das große Schlachten des Ersten Weltkrieges. Die Gewalt ist also in all die Gefühle eingeschrieben, die Anna und Adrien empfinden. Übrigens nicht unbedingt füreinander. Oder doch? Das ist ein Geheimnis, das hier nicht verraten werden darf. Das zweite Geheimnis, was hier ebenfalls im Wagen bleiben muss, die Antwort auf die Frage, warum taucht am Grab von Annas, in den Schützengräben von Verdun gefallenen Verlobten, 1919, mitten in Deutschland, ein trauernder junger Franzose auf. Er hat Blumen auf sein Grab gelegt? Ja, Rosen. Wissen Sie, wer das sein könnte? Nein, vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Anna und Adrien, herausragend gespielt von Paula Bär und Pierre Ninet, die beiden gehen aufeinander zu. Adrien kannte Franz, den Toten. Langsam fängt er an, Anna über seine Freundschaft zu Franz zu erzählen. Immer wenn François Ozon Momente des Glücks oder der Freude inszeniert, dann gleitet das Schwarz-Weiß dieses Films hinüber in Farbe. Für kurze Momente. Obwohl Anna das Geheimnis von Adrien enthüllt, wie gesagt, verraten wird es hier nicht, begehrt sie den Franzosen, folgt ihm nach Paris und sogar die Mutter des toten Verlobten drängt sie dazu. Du bist jung und schön. Das Leben liegt vor dir. Versäume diese Chance nicht. Im letzten Kapitel des Films zeigt sich, dass François Ozons grandioser Film Franz in seiner Tiefe vor allem eine Ode an die Trauer ist. Die Trauer, die sich im Verlust eines Menschen, aber auch in dem von Illusionen zeigt. Franz von François Ozon, herausragend. Die deutsche Bevölkerung soll ein für alle Mal von diesen Erbkrankheiten befreit werden. Nazi-Wahn. Lassen Sie uns das bitte mit vereinten Kräften angehen. Wissen Sie eigentlich, dass die meisten Eltern froh sind, dass wir ihnen diese schwere Last abnehmen? Sagt der Leiter der sogenannten Heil- und Pflegeanstalt, in die der 13-jährige Ernst Losser eingeliefert wird. Sohn eines fahrenden Händlers. Ernst gilt als schwer erziehbar, als Zigeuner. Und er wird hier bis er selbst getötet wird, wie im Rahmen des Euthanasieprogramms der Nationalsozialisten behinderte Kinder und Jugendliche ermordet werden, durch Medikamente oder eine tödliche Hungerkost, die gänzlich frei ist von allen Nährwerten. Schwester Sophia hat den Kranken geholfen. Und Sie? Sie ermorden sie. Sie sind ein ganz gemeiner Lügner. Ein Mörder, hören Sie? Kai Wessel zeigt in seinem Film Nebel im August die mörderische Nazi-Heil- und Pflegeanstalt, aber immer auch mit ihrem Kontrapunkt. Das ist die Menschlichkeit, das ist der Widerstandswille dieses Jungen, der sich um die Mitinsassen kümmert, sie füttert, für sie Nahrung stiehlt und ernst versucht, Hoffnung zu geben. Kennst du den Michigansee? Nein. Das ist ein See. Der ist so groß, dass man nicht auf die andere Seite gucken kann. Und mein Geschenk zu deinem Geburtstag ist, dass wir da im Winter zusammen Schlittschuh laufen. Weil du hast ja niemanden, zu dem du kannst. Eindrucksvoll wie Ivo Pitzka, der schon vor 3 Jahren in der Berliner Milieustudie Jack eine wunderbare Vorstellung gab, hier in Nebel im August den 13-jährigen Heiminsassen spielt. Der junge Schauspieler lässt in diesem verstörenden Film ein eindrucksvolles Porträt von Ernst Losser entstehen. Ernst Losser, 1929 in Augsburg geboren, im August 1944 mit einer Giftspritze ermordet. Nebel im August von Kai Wessel. Empfehlenswert.